Kundgabe 1835. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02. und 1.03.1941. Überwinden der Materie. Vermehren des Geistigen. Der Gang durch die Materie ist eine endlos lange Gefangenschaft für das Wesenhafte. Und es muss daher die Freiwerdung für das Wesen, eine Erlösung bedeuten. Je drückender der Zwang war, desto beglückender ist die Befreiung aus der Form. Und daher ist es von größtem Wert, wenn sich der Mensch gänzlich von materiellen Dingen trennen kann. Denn desto eher kann sich die Seele ihrer Last entledigen und zur Höhe schwingen. Frei werden aus der Form heißt, frei werden von der Begierde, dass ihm Irdisches nicht mehr begehrenswert erscheint und er also jegliche Materie überwunden hat. Und dann ist es für den Geist eine Leichtigkeit, sich zu entfalten. Die Materie ist das Hindernis des geistigen Strebens. Sie ist da, eigentlich für den Menschen, soll aber dennoch überwunden werden. Das heißt, der Hang danach muss aus dem Herzen gerissen werden. Denn begehrt der Mensch etwas Irdisches, dann knüpft er gewissermaßen wieder die Verbindung an mit diesem Irdischen durch seine verkehrte Liebe und gestaltet sich also rückschrittlich. Sein Verlangen gilt einer Außenform, die er schon überwunden hat. Und das darin verborgene unreife Geistige sucht sich nun zu vermehren, indem es das schon fortgeschrittene Geistige in seinen Bereich zieht und dies wieder vermehrtes Verlangen nach der Materie bedeutet. Der Aufenthalt in der Form soll für das Geistige ein Zwang sein, auf das es davon frei zu werden sucht. Ist es aber einmal dieser Außenform ledig und in den weiteren Entwicklungsphasen auch durch weitere Formen gegangen, so darf es nun nicht mehr Verlangen tragen nach jenen Außenformen, die es schon überwunden hat. Es muss vielmehr solche verachten lernen, das heißt, sie dürfen dem Menschen nicht mehr so viel bedeuten, dass er sie begehrt. Wo aber das Verlangen nach der Materie noch sehr stark ist, dort kann man von einer Übermacht des unreifen Geistigen sprechen, dem der Mensch zum Opfer fällt. Der Wille des Menschen ist schwach und lässt sich von dem Geistigen in der Materie beherrschen. Also verfällt er wieder dem Wirken satanischer Kräfte, die dem Menschen die Materie als Blendwerk vorhält, um das Streben zu Gott, das bewusste Gebet, zu unterbinden. Und es gelingt dieser Kraft auch. Dann nimmt die Materie das schon reifere Geistige wieder in sich auf, so dass also das unreife Geistige in sich vermehrt wird, was dem in der Höherentwicklung befindlichen Geistigen Abbruch tut. Also für den Menschen dies geistigen Rückgang bedeutet. Ein solcher Mensch wird ständig unter dem Band dessen stehen, was er begehrt. Es fällt ihm immer schwerer, sich davon zu lösen, und er wird nach und nach zum Sklaven dessen, was er beherrschen, das heißt, überwinden sollte. Dann beginnt die Macht zu herrschen, die unterliegen sollte. Und es wird die Folge davon sein, dass der Mensch von jener Macht selten los kann, dass er auch im Jenseits ihr noch huldigt, indem er nach irdischen Gütern trachtet und seiner Seele wenig oder gar nicht gedenkt. Er kann also im günstigsten Falle auf gleicher Stufe stehen bleiben. Die Gefahr liegt aber sehr nahe, dass das Verlangen nach irdischem Gut so groß ist, dass Gott diesem Verlangen entspricht und das Geistige erneut dieser Form einverleibt wird, die sein Sinnen und Denken erfüllt. Dass das Wesen den gleichen Weg zurücklegen muss und von neuem die Außenform als drückende Last empfindet, bis es sich endgültig freigemacht hat von dem Verlangen danach. Bis es endgültig die Materie überwunden hat und nur geistiges Gut begehrt. Amen.